Kapitel 6 Villa Liebermann. Villa Liebermann liegt ziemlich einsam am Wannsee. Ein schneeweißes, neu restauriertes Gebäude im neoklassizistischen Stil, umgeben von einem großen Park. Die Villa gehört der Ufa. Bis zum Zweiten Weltkrieg hat man sie bei Dreharbeiten für Innenaufnahmen benutzt oder für Fotoshootings. Schon in den 1930er Jahren kamen da die Stars zum Fotografieren hin. Marlene Dietrich, Marianne Hoppe, Sarah Leander. Das alles erzählt Alex seiner Schwester in der S-Bahn. Denn das hat er gestern Abend im Internetcafé gegoogelt. Warum wollten die sich da wohl treffen? Fragt Frauke. Da geht doch keiner mehr hin. Das liegt doch JWD. Ja Mensch, Frauke, seit wann Berlinerst du denn? Richtig, JWD, ganz weit draußen. Ich hab's. Es ist der ideale Ort, um jemanden zu verstecken. Frauke und Alexander stehen vor dem Gitter des Eingangstores. Kein Mensch ist zu sehen. Da muss man doch irgendwie reinkommen, sagt Alexander. Komm, wir versuchen es. Sie laufen am Gitter des Parks entlang. Sie haben Glück. An einer Stelle ist das Gitter offen, fast versteckt von einer hohen Hecke. Leise nähern sich die beiden der Villa. Sie laufen über den Rasen, denn auf dem Kiesweg könnte man ihre Schritte hören. Die Villa wirkt verlassen. Alle Fensterläden sind geschlossen. Komm, lass uns gehen, sagt Alexander ungeduldig. Da ist niemand. Nein, sagt Frauke. Und dann? Da, was ist das? Sie hebt eine nasse Streichholzschachtel vom Boden auf. Hotel Maritim, entziffert sie. Mensch, das ist doch das Hotel von Sabina Christian. Ja, Schwesterherz, du hast mal wieder recht. Wir müssen rein in die Villa. Aber wie? Plötzlich hören sie ein Geräusch. Frauke dreht sich um und kann gerade noch Alex am Jackenärmel fassen und ihn hinter eine Hecke ziehen. Das Gitter öffnet sich automatisch und eine schwarze Limousine fährt langsam zur Villa hoch. Dann öffnet sich die Wagentür und ein sehr großer Mann steigt aus. Lautlos holt Alexander seine Videokamera aus dem Rucksack und macht sie an. Du, flüstert Frauke. Das ist der Leibwächter. Wer? Der Leibwächter, der das Collier bewachen soll. Ich habe ihn im Hotel gesehen. Plötzlich kommt ein zweiter Wagen. Eine Frau mit einer großen Sonnenbrille und einem Seidentuch um den Kopf steigt aus. Dieser Gang, murmelt Alexander. Das ist doch Nina. Nein, antwortet Frauke. Das ist die, die sich für Nina ausgibt. Der Mann geht auf die junge Frau zu. Alles klar, Claudia? Ja, perfekt. Ich bin meiner Schwester so ähnlich, dass selbst die blöden Journalisten nichts gemerkt haben. Ein Glück, dass wir Nina und diese Sabina Christian unter Verschluss haben. Und wie jettet du weiter? Die lassen wir hier verschimmeln, antwortet sie kichernd. Heute Abend laufe ich mit Wim Wanders über den roten Teppich. Und wenn der Film angefangen hat, verlasse ich den Saal. Und dann nix wie weg mit dem Collier. Und dann Dolce Vita. Claudia, du bist eine wunderbare Frau. Frauke und Alexander rühren sich nicht vom Fleck. Sie sind starr vor Angst. Was haben die mit Nina und Sabina gemacht? Flüstert Frauke. Glaubst du, die haben sie getötet? Keine Ahnung. Will ich auch nicht unbedingt wissen, antwortet Alexander. Und wenn sie uns finden? Dann bringen sie uns um. Der Mann und die Frau sind kurz vor der Eingangstür. Nur einen Meter von Frauke und Alex entfernt. Die beiden halten den Atem an. Plötzlich klingelt ein Telefon. Oh Mist, mein Handy, flüstert Alexander. Da ist jemand, schreit der Leibwächter. Frauke und Alexander sehen sich an. Alex gibt seiner Schwester das Handy und kommt aus der Hecke hervor. Was machst du denn hier? Nichts. Ich hab mich nur verlaufen. Verlaufen, wa? Das glaubst du wohl selbst nicht. Mit einer Videokamera in der Hand, wa? Ich mache eine Reportage über Villen am Wannsee. Ich bin Architekturstudent. Gib mir da Kamera und komm mit, aber Dalli. Das dürfen Sie nicht. Schnauze! Alexander versucht, dem Mann zu entwischen, aber der ist viel zu kräftig. Er zieht Alex am Jackenärmel und schiebt ihn in die Villa rein. Frauke zittert. Und nun?